Onu meşhur da çok rap son lens falan. Onu meşhur da çok rap nin aydı ban ya. Nein, onu meş niemals. Niemals, niemals, niemals, niemals, niemals. Niemals, niemals, niemals, niemals, niemals. Onu meş niemals. Onu meş niemals. Mich niemals, niemals, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Komm, dreh ich mich um, wollen sie biten. Dabei guck ich von oben wie Michael. Alles, was ich gesagt hab, ist wirklich passiert. Die Wahrheit steht in jeder Zeile. Ich hab's vorausgesagt, ja. Ihr wart live dabei, ja. Vom Deal mit 1000 Gaunern, ja. Bis zum Deal mit Nike, ja. Kauf nur noch Designer. Gib mir Balenciaga. Misch das Lied mit Sprite, ja. Ja, mein Team stay high, ja. Keiner ist so viele Singles am droppen. Keiner liefert so einen Output, ja. Ja, wir sind Tag und Nacht nur noch am shoppen. Ja, Digga, ja, bin und Kaufsucht. Das Leben war nicht immer nice. Meine Brüder im Krass, Digga, warten auf Aufschluss. Wenn die Kopf uns ficken wollen, zu viele Fragen stellen. Glaub mir, dann sind wir auf Taubsturm. Ich fühl mich alleine viel sicherer. Ja, ich verzichte auf Teamwork. Ich habe so vieles gesehen, mein Leben, mein Film, als wäre ich Spielberg, ja. Ohne mich wäre deutscher Rap schon längst verloren, ne? Ihr wisst Bescheid. Ohne mich wäre deutscher Rap nie neu geboren, ja. Yeah. Nein, ohne mich niemals. Niemals, niemals, niemals, niemals, niemals. Niemals, niemals, niemals, niemals, niemals. Ohne mich niemals. Ohne mich niemals. Ohne mich niemals. Niemals, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Damals war ich down, jeden Tag nur Platten. Heute bin ich down mit den Models und den Reichen. Kann euch nicht vertrauen, denn ihr gönnt mich, ja. Ich weiß es, ja, ihr wolltet mich beklauen. Steckt jetzt tief in der Scheiße, ja. Versace Logo auf meinem Aschenbecher, Baller wie ne Bazooka, du Taschenmesser. Böse Studio, dicker, fick dein Setup, ja, ich geb mir nur noch Balenciaga Sweater. Alexander Wang für die ganze Gang, mach du Faxen, dann lass ich dein Auto sprengen. Was für Fame, seid mir eigentlich fremd, doch sie tun so, als würden sie mich lange kennen. 1 Million, nein, ich scheu mich auf. 3 Millionen, nein, ich scheu mich auf. 10 Millionen, vielleicht denk ich nach, nein, nein. Ich scheu mich auf, Erfolg spricht für sicher. Sie wollen jetzt an mein Tisch, ja, denn ich hab, was sie wollen, ja. Fame, Geld und Erfolg, ja, Beben, Rapper, Biten, geb ich Kohle auf. Private Member, dicker Soho-Haus. Fühle keine neuen Songs, ja. Fühle mich wohl in Welt neu, ja. Ja, ihr bleibt auf einer Stelle so, als würdet ihr jeden Tag nur sein springen. Ihr werdet es niemals so weit bringen. Nein, ohne mich niemals. Nein, ohne mich niemals. Nein, ohne mich niemals. Niemals, niemals, niemals, niemals, niemals. Niemals, ja. Damals war ich down, jeden Tag nur Platten. Heute bin ich down mit den Models und den Reichen. Kann euch nicht vertrauen, denn ihr gönnt nicht, ja. Ich weiß es, ja, ihr wolltet mich beklauen. Steckt jetzt tief in der Scheiße, ja. Ja, ja, ja, ja. Ihr wisst Bescheid. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ohne mich niemals. Niemals, niemals, niemals, niemals, niemals. Nein, nein, niemals.